Первый урок. Erste Lektion. Приветствие и знакомство. Begrüßung und Bekanntschaft. В аэропорту. Im Flughafen. Внимание, внимание. Achtung, Achtung. Гости из группы номер один. Gäste aus der Reisegruppe Nummer 1. Was ждут в зале? Sie werden in der Halle erwartet. Повторяю. Ich wiederhole. Спасибо. Danke. Здравствуйте. Guten Tag, meine Damen und Herren. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. Сердечно приветствую вас. Ich begrüße Sie herzlich.